Utopie und heute überholt. In einer Anstalt bin ich geboren. Und jetzt das dritte Programm, wo das Ameisenleben spielt. Jetzt wieder raus, wo der Bauer die Rüben sät. Irgendwie ähnlich diese Welten sehen sie aus. Da wo du lebst und ich bin da auch. Es möchte echt sein. Echt sein. Was Abenteuer ausmacht und Abende auch, das ist der Raum, den du atmest, die Luft, die du brauchst, um zu existieren. Wesen. Ich habe es getroffen, nicht gelesen und es möchte echt sein. Echt. Es möchte echt sein. Echt. In echt heißt diese wunderbare CD, die vor ja irgendwann bei Lush Door erschienen ist, Die Sterne wandelt. Jetzt kommt ein quasi, an, wie gesagt, von mir angekündigt, nicht eine Zusammenfassung der letzten Sendung, also der Sendung vor 14 Tagen, sondern ein künstlerischer Beitrag von DD, der sonst hier immer wunderbare Hörspiele liefert. Hören mit uns an. Tja, müssen wir uns eine Zugabe geben. Was spielen wir jetzt? Die liegt meiner Wahl. War vielleicht China is a Punkrocker, Jürgen is a Punkrocker. Statt China is a Punkrocker, singt halt mal Jürgen. Immer so dazwischen. Okay, dann Jürgen is a Punkrocker. Was? Nee, sag mal einen anderen Song. So, kannst du den nicht spielen? So C-G-A? Oder es bringt etwas? C-G-A? Yeah. 1, 2, 3, 4. Hey, vielen Dank.

stunden Schatten als mein Gefährte mit. Es zieht ein Munden Schatten als mein Gefährte mit. Und auf den weißen Matten such ich des vieles Tritt. Also Leute, das hätte Kuttner wirklich gern, wenn ich mal hier mit offener Hose reinkommen würde, ne? Also wirklich, ne? Ich komm rein und er schaut mir auf den Pimmel. Also, alter Sack, du. Das ist ja wirklich eklig. Aller Gelassenheit erklären, dass ich mich, dass ich es überhaupt nicht als nötig empfinde, hier gegen das Stimmen zu sitzen. Soll der Hörer selbst entscheiden. Trevor Milton, mit Nightflight und mit offener Hose. Tschüss, schöne Sendung.